Abschnitt 3 aus Der Schüdderrump, Band 1 von Wilhelm Raabe. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Viertes Kapitel. Adelaide von Saint-Trouin, welche eine zarte, eine zierliche Antipathie gegen jeden nahen Verkehr mit den unteren Klassen der Gesellschaft hatte und aus gewissen Gründen eine unaussprechliche Abneigung gegen die schöne Marie zu hegen berechtigt war, ging nicht mit in das Siechenhaus, hielt auch den jungen Hennig fest an der Hand zurück, sowohl während der Karren abgeladen wurde, wie auch nachdem mit Hilfe einiger gutherziger Männer, nicht Weiber, die Kranke und ihr Kind in die Hütte geschafft worden waren. Der Ritter von Glaubigon, weniger zart organisiert, steuerte nach Kräften noch immer sich wiederholenden Rohheiten des Volkes von Crodebeck, und es gelang ihm auch, den jetzt nachkommenden Vorsteher zu bestimmen, sein Ansehen in dieser Richtung walten zu lassen. Es zeigte sich, dass die alte Praktik des Gellertschen Amtsmanns noch immer Geltung hatte. Der Dorfgewaltige wusste überzeugend zu sprechen. Vor seinen Ochsen, Eseln und Flegeln zerstreute sich der Haufen, bis auf das Malteserfräulein, welches sich keinen der mannigfachen Ehrentitel zurechnete, und mit dem jungen Herrn von Lauen seinen Standpunkt auf der Landstraße behauptete, während der Chevalier jetzt hinter der Tür das alte Weib zu beruhigen suchte, welches bis zum Zittern bestürzt über die neuen Ankömmlinge die Hände rang und dumpfe Angsttöne hören ließ. »Es wäre vielleicht angemessener, wenn wir nach Hause gingen, Hennig«, sagte das Fräulein. »Solche Szenen haben etwas Widerliches und Unschickliches, und diese vor allen kann mir nur peinlich sein. Auch sehe ich eigentlich nicht, welche Moral für dich, mein Kind, in diesem hässlichen Fall liegen könnte. Ich gehe nicht nach Haus ohne den Herrn von Glaubigern«, sagte Henning fest. »Mon Dieu, der Chevalier! Ich begreife den Chevalier wirklich nicht. Er weiß doch, dass er hier doch auch einige Rücksicht auf mich zu nehmen hat. Er wird der kranken Frau Geld geben, und ich will dem kleinen Mädchen meinen neuen Ball geben. Sagen Sie, Fröhlin Trine, weshalb schrien und schimpften die Leute so sehr über die kranke Frau und das kleine Mädchen?« Hennig, sprach die Abkömmlingin des Kaisers von Konstantinopel mit Würde und Entrüstung, Hennig, wie oft habe ich mir schon diese pöbelhafte und zugleich alberne Bezeichnung meiner Persönlichkeit verbeten. Das ist Nun, Vorsteher, sind Sie endlich mit Ihrem Arrangement da drinnen fertig? »Fröhlin Trine«, sagte der Vorsteher, sich den Schweiß von der Stirn wischend, »das sind kuriöse Sachen da innenwendig. Wer offiziell nichts damit zu tun hat, der ist wohl daran, und wenn ich mit Permission des Herrn von Gläubigern wäre, so tät ich was Besseres, als mir damit zu vermengelieren. Der Herr Ritter sind aber zu gütig, und so habe ich jetzt so die Angelegenheit in seine Hände refüsiert, und er muss nun zusehen, wie er die Alte zur Ruhe und die Junge mit ihrer Krabbe in ein angenehmliches Verhältnis zu ihr bringt. Fehl mich, Fröhlin Trine!« »Er hat auch Fröhlin Trine gesagt«, schrie Hennig von dem abmarschierenden Schulzen nachdeutend. »Alle im Dorfe sagen es, und ich bin auch aus dem Dorfe, und es ist ganz die Geschichte vom kleinen Töffel, sagt der Herr Ritter.« Adelaide Clotilde Paula von Saint-Trouin erwiderte nichts. Sie schritt mit dem Carbillon im Pompadour und mit den Händen auf dem Rücken auf und ab vor dem Siechenhause, um das Wiedererscheinen des Chevaliers zu erwarten und von ihm ohne weiteres über den kleinen Töffel und das Verhältnis desselben zu ihr bedingungslosen Aufschluss zu fordern. Hätte sie eine Ahnung davon gehabt, dass der Schulze im Weitereilen über die Schulter zurückblickend tief geschichtsphilosophisch bemerkte, »Ein Frauensmensch ist genug, um sämtliche Nationen des Erdbodens in einen Knäuel drum aufzuwickeln«, so würde sie sich auch zu dieser Unverschämtheit jedenfalls eine Erläuterung ausgebeten haben. Die verscheuchten Dorfkinder lauschten verstohlen hinter und an den Hecken und suchten auf alle Weise die Aufmerksamkeit des Stammhalters, der Herren von Lauen, auf sich zu ziehen. Allein Hennig konnte sich jetzt nicht mit den Spielgenossen beschäftigen. All dieser Aufwand von Unruhe, Lärm, Ärger, geheimnisvollem Kopfschütteln und Ohrenkratzen beunruhigte sein junges Herz immer mehr, so dass er endlich in fast atemloser Spannung mit Auge und Ohr an den erblindeten Fenstern des Siechenhauses hing. Er fuhr ordentlich zusammen, als jetzt das eine dieser Fenster aufgerissen wurde und das gelbe, traurige Gesicht des Ritters sich vorbeugte nach einem Atemzug frischer Luft. »Ich bitte, Herr von Glaubigern«, rief das Fräulein, »die Atmosphäre hier ist drückend. Werden wir bald die Ehre haben?« »Sogleich, Gnädigste«, erwiderte der Chevalier mit artigstem Gruß und verschwand in demselben Augenblicke von Neuem. »Unausstehlich«, rief das Fräulein und zog den kleinen Hennig fast zornig über den Weg zu dem geöffneten Fenster hin. »Man scheint nicht die mindeste Zeit und Höflichkeit für uns überzuhaben«, murmelte Adelaide, während sie sich niederbückte und während Hennig sich auf die Zehen hob, um feurig neugierig in das Fenster gucken zu können. »Also hier hängt der Schwarm am Zweig«, rief jetzt aber eine helle, sehr metallreiche Stimme hinter den beiden Lauschern. Mit aufgerichteter Nase, aufgestecktem Schurz und trotz der Hitze mit ungemein elastischem Schritt, welcher am ganzen nördlichen Abhang des Harzes seinesgleichen suchte, kam eine Dame über den Weg vom Dorfe her, der man schon auf 40 Schritte ansah, dass sie sich zur Herrin der Situation machen würde. Frau Adelheid von Lauen, die Herrin des Lauenhofes, war vor 10 Minuten auf dem Hofe von einem Ackerwagen niedergestiegen, hatte vernommen, was sich begeben hatte während ihrer Abwesenheit, hatte ihre Haube mit einem Ruck zurückgeschoben und stand nun vor dem Siechenhause, um auch hier Ordnung zu stiften. Zuerst bekam Hennig ihre wackere Hand zu kosten, im Vorbeimarsch fuhr sie ihm durch die Haare, zog ihm die Jacke zurecht und gab ihm durch einen wohlgemeinten Klaps zu verstehen, dass seine Erscheinung wie gewöhnlich mancherlei zu wünschen übrig lasse. Sodann nahm Fräulein Adelaide einige geflügelte Worte in Empfang. »Nichts für ungut, Base, aber ich wäre dem Dinge doch etwas näher gegangen und ließe mich jedenfalls nicht unnötig hier in der Sonne braten. Also, die Marie ist wieder da, das hat sie wohl recht gefreut, Biste. Na, den Tag, an welchem sie kommen würde, konnte ich nicht vorauswissen, aber gewartet habe ich seit Jahren drauf. Jawohl, es ist auch für Sie eine recht nachdenkliche Geschichte, Fräulein Adelaide. Munter!« Mit dem letzten Wort, welches sie nicht selten sowohl an ihre Reden vor dem Volk wie an ihre Selbstgespräche hing, nahm die Frau Adelheid das Siechenhaus mit Sturm und zwar mit dem besten Willen in Ordnung, Friede und Sicherheit mit oder gegen den Willen der Leute darin aufzurichten. Fräulein Adelaide dagegen fasste das Handgelenk des jungen Hennig fester, drehte ihn mit einem ärgerlichen Ruck um und führte ihn zurück auf die Gartenterrasse des Lauenhofes unter den chinesischen Pavillon. Hier angekommen, ließ sie den kleinen Junker nach einem zweiten Ruck frei, sank sodann auf den nächsten Sessel und befand sich bereits im nächsten Augenblicke in der Gesellschaft des jüngeren Crebillon, tief in der Mitte des 18. Jahrhunderts, mit Peccadillo auf dem Schoße und Mystax in angemessener Entfernung zu ihren Füßen. »Ach ja, Frau Gräfin von Basqui«, »Ma vie est une mort continuelle. Je devrais sans doute me retirer de la cour, mais je suis fouable et je ne puis ni la souffrir ni la quitter.« Es zeugte freilich von einer großen Mäßigung und Duldsamkeit, von einer höchst anerkennenswerten Milde im Charakter des Fräuleins, dass es so großes Elend so sanft ertrug und nicht längst den Hof, nämlich den Lauenhof, verlassen hatte, um in die orientalische Frage einzugreifen und als Prätendentin für den Thron von Byzanz aufzutreten. Der junge Hennig, dessen Leben noch nicht ein ununterbrochenes Sterben war, vergaß bald die Ereignisse des Nachmittags, den Karren, den Wachtmeister, die kranke Frau mit dem kleinen Mädchen über wichtigeren Angelegenheiten. Die Verwalter ritten von den Feldern heim und in ihrer Begleitung begann er die gewohnten Inspektionswege durch Kuh- und Pferdeställe. Dann war die Klappermühle im Bach, welche er am Morgen aufgerichtet hatte, in Gang zu halten. Der Hühnerhof verlangte sein Recht und mit der Dämmerung meldete sich das nicht ungerechtigte Verlangen nach dem Abendessen. Der Tag war hingegangen, ohne dass er sowohl für das Fräulein von Saint-Ouen wie für den Knaben etwas absonderlich Merkwürdiges mitgebracht hatte. Eiligen Schrittes kam die Gutsfrau vom Siechenhause zurück und stürzte sich von neuem in die gewohnteren Sorgen. Einige Zeit später kam der Chevalier langsam, melancholisch, nachdenklich heim, stand einige Minuten wortkarg in dem Getümmel der Unruhe, die auf dem Lande dem Feierabend voranzugehen pflegen, und schloss sich dann bis zum Klange der Tischglocke in seinem Zimmer ein. Nachdem diese Glocke ar- und verklungen war und der sonst so pünktliche Ritter noch immer nicht erschien, stieg Mystax die Treppe hinauf, um ihn zu holen, und kratzte leise an seiner Zimmertür. Ihm gelang es, den Ritter aus seiner trüben Mutlosigkeit emporzuziehen, und unter seiner Führung erschien der Herr von Glaubigern in dem Gartensaale, in welchem der Tisch gedeckt stand. Es war ein schöner Abend. Die Fenster und Flügeltüren des Saales waren weit geöffnet, unter ihren hellen Glasglocken flackerten die Lampenflammen nur ganz wenig im kühleren Abendwinde, und vergeblich versuchten die verirrten Nachtschmetterlinge im taumelnden Flug gegen das Licht zu ihrem Verderben zu gelangen. Draußen rauschte und lispelte der Garten, die Frösche ließen sich bald näher, bald ferner vernehmen, und die Leute vom Lauenhofe hatten alle einen guten Appetit. Alle, bis auf den Ritter von Glaubigern, welcher durchaus gar keinen Appetit bewies und gegenüber den freundlichsten Ermutigungen der Gutsherrin nur die Hand auf den Magen legte und mit stummem Achselzucken um Entschuldigung bat. Nach dem Essen kam die Stunde, in welcher die Zeit vorzüglich nach einem solchen heißen Tage stillzustehen scheint, die Stunde, in der selbst der gefürchtetste und gehassteste Anekdotenerzähler es wagen darf, sich noch einmal ungestraft seinem Laster hinzugeben, weil jeder Mann geschaukelt zwischen dem Bewusstsein, dass es heute sehr heiß war und jetzt so angenehm kühl sei, manches ruhig hinnimmt, wogegen er sich in muntereren Minuten auf das Hartnettigste wehren würde. Zwischen Schlafen und Wachen mit der Stirn auf dem Knie des Chevaliers liegend, vernahm Hennig von Lauen die Geschichte der schönen Marie Häusler, verstand jedoch wenig mehr davon, als dass sie für die meisten Leute sehr traurig und unbehaglich war, aber dem Fräulein Adelaide von Saint-Ouen zu vielen ausgesuchten und treffenden Bemerkungen Anlass gab. Plötzlich fühlte er eine Hand in seinen Haaren und vernahm blinzelnd auftaumelnd die Worte der Mutter. »Der Junge schnarcht doch zu greulich. Marsch zu Bett, munter!« Am folgenden Morgen wusste er weder von der Geschichte noch von den Bemerkungen das Geringste mehr, und das war in mehrfacher Beziehung recht gut. Fünftes Kapitel. Die Alten und die Jungen, die Patrizier und die Plebejer, die Klugen und die Narren, die ehrbaren Frauen und jene munteren Frauen in roter Haube oder gelbem Mantel zogen sie hervor aus den Häusern oder hoben sie auf in den Gassen und luden sie auf jenen schrecklichen schwarzen Karren, den Schüderrump. Das ist lange her. Der schwarze Wagen ist ja zu einer unvergleichlichen Merkwürdigkeit geworden und wird dem durchreisenden Fremden als die einzige Kuriosität des Städtchens, welche das Glück hat, ihn zu besitzen, gezeigt. Es ist lange, lange her, seit er zum letzten Mal in Gebrauch war, seit zum letzten Mal die Lebendigen vor dem dumpfen Geknarr seiner Räder vom Fenster wegstürzten und scheu einander ansahen und sich die Ohren verstopften. Wir haben eine sich selbst nicht wenig lobende Gesundheitspolizei. Die Sitten sind andere und bessere geworden. Selbst der Ungebildete weiß, dass grüne Pflaumen und Gurkensalat zur Zeit der Brechruhe nicht zu den gesunden Nahrungsmitteln gehören. Gesundheitsflanell, wollene Leibbinden und Korksohlen werden täglich in den Intelligenzblättern angeboten und von den verständigen Leuten gekauft. Selbst der Ungebildete vermag, wenigstens in Deutschland, die Intelligenzblätter zu lesen. Für die Gebildeten haben Lessing, Herder, Schiller, Goethe und Jean-Paul gelebt und umso erstaunlicher ist es, wie nahe wir trotz alledem doch noch dem Schüderrump stehen. Wer sich eingehender damit beschäftigt, dem vermischen sich endlich die Vorstellungen derartig, dass er kaum noch die Vergangenheit von der Gegenwart zu unterscheiden vermag. Es war ein schönes, halbnacktes Mädchen, dem nicht einmal der schwarze Tod alle Reize hatte nehmen können, und selbst auf dem Schüderrump wehrte es sich noch gegen die scheußliche Grube, gegen die Verwesung mit und in dem Haufen der anderen Leichen. Ich habe sie im Traume gesehen. Die im letzten Krampf starr und steif gewordenen Arme klemmten sich zwischen den Leisten der Seitenwände des schwarzen Wagens. Ein Nagel hatte ihr Gewand gefasst und es ihr von den Schultern gezogen. Als die wilden, rohen Knechte den Karren umstülpten, schien diese Tote allein den anderen Leichnamen nicht folgen zu wollen. Die Knechte mussten sie mit ihren eisernen Haken losreißen und sie den übrigen nachschieben, und sie lachten dabei und wiesen die Zähne und die Zungen, denn es war ein sehr schönes Mädchen und war noch schön auf dem Schüderrump. Und so ist auch Marie Häusler, die Tochter des Dorfbarbiers zu Krodebeck, ein sehr schönes Mädchen gewesen. Zieht den Hut, der eigentliche Held und Triumphator dieser Geschichte erscheint für einen Augenblick im Hintergrund und schleicht leise über die Bühne. Dietrich Häusler wurde zu Anfang des Jahrhunderts in Krodebeck geboren. Er verheiratete sich im Anfang der 20er Jahre und zeugte die schöne Marie. Im Jahre 1839 starb seine Frau, nachdem er im Jahre vorher mit seiner Tochter aus dem Dorfe verschwunden war. Die schöne Marie kam im Jahre 50 mit ihrer kleinen Antonie zurück nach Krodebeck. Der Stammherr des Geschlechtes Häusler von Hausenbleib, dem freilich Schild und Schwert sogleich mit in die Grube gegeben werden muss, wird im Jahr 61 zurückkommen, wenn Antonie Häusler eine schöne Jungfrau geworden ist, und dann wird der Titel des Buches seine volle Lösung finden. Dietrich Häusler hatte mit dem Kollegen von Sevilla nur die leichte Hand, doch nicht den leichten Sinn gemein. Er rasierte eigentlich vortrefflich, allein da er den Gott in seinem Busen kannte und eine Ahnung davon hatte, zu welch großen Dingen er berufen sei, so rächte er sich für jetzt dadurch an seiner niedrigen Lebensstellung und an der Menschheit, dass er so schlecht als möglich rasierte. Blutgierig zog er an jedem Sonnabend den Bauern von Krodebeck die Haut ab, machte in dieser Hinsicht sein Handwerk wirklich zur Kunst und konnte so mit ganzer Seele sich seinem Geschäft hingeben. Grad wie in früheren Jahrhunderten ein schwärmerisch entflammter Folterknecht dem seinigen. Er war gewiss nicht dumm, sondern ein hinterlistiger, heimtückischer Gesell, welcher seine Lehrzeit und 3 Jahre drüber in Berlin zugebracht hatte und einen großen Teil seiner Lebensanschauungen und Grundsätze auf diese fromme und vergnügte Zeit begründete. Sein Weib und seine Kinder führten ein gar elendes Leben unter seinem Regimente. Sein Weib, von dem weiter nichts zu sagen ist, starb, und seine Kinder verdarben bis auf diese Marie, welche man in Krodebeck die Schöne nannte und welche ebenfalls starb und verdarb, aber auf eine andere Art als die übrigen, denn die übrigen versanken nach einem kurzen Taumeln und Quälen in Krodebeck selbst. Marie aber kam in die weite Welt hinaus und erlebte viele Dinge, ehe sie nach Krodebeck zurückgebracht wurde, um ebenfalls daselbst unterzugehen. Wie gesagt, hatte Dietrich die Verhältnisse der großen Stadt, da seine eigenen Neigungen schlecht waren, von der schlechtesten, erbärmlichsten Seite angesehen und noch dazu von der erbärmlichsten Seite in der geringen Sphäre, in welche ihn sein Schicksal hingestellt hatte. Aber er war dazu mit einer gewissen Fantasie begabt, welche ihm die Dinge oft in einem absonderlichen Lichte erscheinen ließ. Er konnte so gut wie ein anderer träumen und die Wirklichkeit idealisieren und die Welt vollständig auf sich als den Mittelpunkt der Welt beziehen und in seinen einsamen Stunden gerade so glücklich sein wie ein anderer. Das ist das Erfreuliche am Leben, dass der Mensch für seine Natur kaum verantwortlich zu machen ist, und so werden wir gewiss nicht auf den Meister Dietrich Häusler um das, was er war und um das, was er wurde, mit zu finsterem Auge und zu tiefem Stirnrunzeln blicken. Nun hat ein Barbier in einer großen Stadt, der sich auch ein wenig aufs Frisieren versteht, Gelegenheit, allerlei zu sehen und zu hören, worüber sich nachdenkliche Betrachtungen anstellen lassen. Das Ideal tritt in erstaunlichen Formen auf, und schon in Berlin lag das Ideal für Dietrich in der Vorstellung, eine schöne Tochter zu haben und beliebig über dieselbe verfügen zu dürfen. Da er ein ganz stattlicher Bursche war, gelang es ihm, in der preußischen Hauptstadt in ein Geschäft hinein zu heiraten und dasselbe in 2 Jahren zu ruinieren. Er kam nach Krodebeck zurück, imponierte den Bauern mächtig in der ersten Zeit, log fürchterlich und wurde allmählich zu einer Persönlichkeit, welcher das Dorf alles in der Welt zutraute, jedoch nicht das Allergeringste anvertraute. Man lachte über ihn und fürchtete ihn ausnehmend, man glaubte seiner Versicherung, dass er morgen 4 Pfennig fahren könne, wenn er wolle, allein man glaubte nicht, dass er morgen die 5 Silbergroschen, die er heute borgte, zurückzahlen werde. Man schenkte ihm heute die vollste Bewunderung und warf ihn morgen aus der Kneipe, und der, welcher ihm dabei den grimmigsten Fußtritt gab, schlich übermorgen zu ihm und schob die Schuld auf einen anderen. Dass er seine Gelegenheit in allen Dingen abzuwarten wusste und nach Jahren noch jede Beeinträchtigung und Beleidigung heimzahlte, war jedermann bekannt. Und da jedermann bekanntlich dem anderen gern von Zeit zu Zeit einen tüchtigen Schabernack spielen lässt, so behauptete der Meister Dietrich Häusler seine Stellung in Krodebeck, bis er selbst es für angezeigt hielt, dieselbe aufzugeben. Er zeugte 3 Söhne, die, wie gesagt, in früher Jugend verkamen, da er nichts mit ihnen anzufangen wusste. Nachher wurde Marie geboren und wuchs auf in Schmutz und Lumpen und hatte schon in ihrer Kindheit ein übel Leben. Denn es wiederholte sich mit ihr eine alte Geschichte, nämlich die von der Schönheit, welche in die Welt hineingeboren wird und natürlich von denen, die sich am heftigsten nach ihr sehnten, anfangs auf das Stumpfsinnigste verkannt werden muss. Es haben viel größere und edlere Leute als der Barbier von Krodebeck ihr Ideal verkannt. Ja, blieben sogar noch hinter dem Barbier zurück, denn als diesem die Augen geöffnet worden waren, da glaubte er an sein Ideal und begrüßte es mit Jauchzen, was sehr hohe Geister und herrliche Charaktere sehr häufig nicht über sich gewinnen konnten. Die Augen gingen ihm übrigens nicht sogleich auf und vor Vergnügen über. Das kleine Mädchen erschien anfangs in seinem Schmutz und seinen Lumpen, in seiner vollen und abscheulichen Verwahrlosung hässlich genug und wurde daher auch in den ersten Kinderjahren fast noch ärger misshandelt als die unnützen Buben. Es bekam wenig zu essen, aber viele Fußtritte und Schläge. Was die Bauernschaft von Krodebeck dann und wann an dem Vater Häusler sündigte, kam der Familie des Barbiers in ganz logischer Folge heim, und oft vernahm man das Geheul und Wimmern dieses häuslichen Herdes in ruhigen Nächten durch das stille Dorf. Oft, sehr oft standen die gnädige Frau vom Lauenhofe, welche damals noch eine viel jüngere und in behaglicher Ehe lebende gnädige Frau war, und der Chevalier von Glaubigern, welcher ebenfalls in jener Zeit ein noch viel rüstigerer Ritter war, Gelegenheit, hier ihre Autorität geltend zu machen, jedoch ohne großen Nutzen. Adelaide Clotilde Paula von Saint-Trouin hielt es unter ihrer Würde, in solchen Fällen ihre Autorität geltend zu machen. Von einer Dame, welche eigentlich berechtigt war, Byzanz zu regieren und den Sultan Mahmud II. Für einen niederträchtigen Usurpator zu erklären, von der konnte man doch nicht verlangen, dass sie sich so weit herunterlasse, um die Verhältnisse im Hause des Barbiers von Krodebeck zu regeln und sein Weib vor Prügeln, sein Kind vor Fußtritten zu schützen. Und doch trug nur die sehr noble und sehr mächtige Chevaliere von Malta die Schuld davon, dass der Meister Dietrich sein Ideal erkannte. Es war an einem schönen Sommermorgen, als das Fräulein von einem romantischen Spaziergange in die Wälder durch das Dorf nach dem Lauenhofe zurückkehrend durch einen argen Lärm im Hause des Barbiers aus ihren hohen Träumen aufgeschreckt und der trivialen Gegenwart gegenübergestellt wurde. In dem Hause dauerte zwischen Mann und Weib der Kampf um den täglichen Frieden noch fort. Doch vor dem Hause am Brunnen wusch Marie Häusler bereits die Tränen aus den Augen und das Blut von der Nase. Ein schicksalvoller Sonnenstrahl fiel auf die Stirn, das Haar und die nackte braune Schulter des Mädchens, und statt in das Haus zu stürzen und dem Barbaren den Prügel aus der Hand zu nehmen, stand das Fräulein sehr still und hob die Lorgnette und winkte lächelnd hinüber. »Himmel, welch ein Bild!« Es war freilich ein Bild, ein reizendes Bild, und Adelaide bewährte das feinste Gefühl für die Zauber desselben. Sie ging langsam näher und hob mit den äußersten Fingerspitzen das Kinn der Weinenden empor, ließ das Augenglas herabfallen und rief: »Es ist in der Tat keine Täuschung. Es ist wirklich überraschend, und das ist heraufgekommen wie die Blumen unter der Hecke. Mon Dieu, Kind, wie kommst du unter die Kanaille? Weißt du genau, wer du bist und woher du kommst?« Mit ziemlich weit geöffnetem Munde, aber noch immer schluchzend, deutete Marie Häusler auf die Tür ihres Vaterhauses, in welcher jetzt der Meister Dietrich stand und gleichfalls sehr verwundert nicht zu wissen schien, ob er sich näher heranwagen oder sich so tief als möglich vor der Malteserin in das Innere zurückziehen solle. Aber Fräulein Adelaide winkte, und der Barbier von Krodebeck trat oder kroch vielmehr mit den höflichsten Bücklingen näher und wünschte dem Fräulein einen guten Morgen, worauf dieses jedoch entgegnete: »Er ist ein Elender, ein flegelhafter, nichtswürdiger und zu gleicher Zeit dummer Gesell, Häusler. Ohne Komplimente, Häusler, er ist ein widerlicher, brutaler Patron, und wenn die Welt noch regiert würde, wie es sich gebührt, so würde er sicherlich nicht einen solchen heiteren Morgen durch seine Rohheiten ungestraft verstören dürfen. Übrigens habe ich ihn nicht gerufen, um ihm das zu sagen, denn es ist kaum noch etwas darüber zu sagen, aber das will ich ihm mitteilen, dass ich dieses junge Mädchen von jetzt an unter meinen besonderen Schutz nehme. Weiß er, Häusler, dass er eine sehr hübsche Tochter hat, welche nicht in Krodebeck unter dem Bauernpöbel verkommen soll? Sieh auf, Kind, und schäme dich nicht, mein feines Lärvchen. Komm im Laufe des Tages zu mir, nachdem du dich gewaschen hast. Bringe deine Schulbücher mit, wir wollen ein kleines Examen anstellen und sehen, ob die Stirn hält, was sie verspricht. Bist du willig, so sollst du bei mir bleiben als Chambrière. Ja, ich will dich erziehen, Kleine, und dein Glück zu machen suchen. Eine Kammerjungfrau der guten alten Zeit sollst du werden. Ach, auch das Geschlecht ist vergangen mit allem übrigen Guten und Schönen. Oh, mon Dieu, ich will mir ein Verdienst daraus machen, der Welt eine wirkliche Kammerjungfer zu bilden. Bonjour, Marion. Weine nicht länger, mein Miezchen, und vergiss nicht, im Sonntagskostüm zu erscheinen.« Mit graziösem Kopfneigen schritt die Enkelin so hoher Ahnen weiter und ließ den Barbier Dietrich Häusler in dem ungeheuersten Erstaunen an der Seite seiner Tochter zurück. Er blickte der Dame nach und sah auf seine Tochter. Er sah lange und von den verschiedensten Standpunkten aus auf seine Tochter, rieb sich die Augen und die Stirn, blickte wie zweifelnd nach seinem Hause hin und blickte von neuem auf seine Tochter. Auch er hob jetzt ihr Kinn empor, wenn auch nicht mit den zartesten Fingerspitzen, und endlich trat er 3 Schritte weit zurück, schlug mit der geballten rechten Hand in die offene linke und rief: »Alle Donner, ob sie recht hat! 3-mal hat sie recht, und ich bin ein Esel, ein Rindvieh, ein elendiger Tropf. 50-mal hat sie recht, die hochnäsige Gans, und nun marsch mit ihr ins Haus, du nichtsnutziges Balg!« »Nein«, wollte ich sagen, »geh rein, mein Herzchen, mein Püppchen, und sag der Alten, ich käme sogleich nach, aber vorerst müsste ich mich noch ein wenig erholen von allen Alterationen und angenehmen Überraschungen.« Marie ging, wie ihr befohlen war. Der Barbier aber lief 3-mal um das Dorf und kam ganz kühl und ruhig heim, half selbst mit merkwürdig milder Hingebung an der Toilette der Tochter und schickte sie am Nachmittag mit dem schönsten Gruß auf den Lauenhof zum Fräulein Adelaide Clotilde Polat von Saint-Trouin. Von dieser Unglücksstunde an aber kam eine große Veränderung über das Haus Häusler. Der Vater Dietrich wurde immer höflicher und immer zärtlicher gegen sein Kind und stieg durch tiefe Unterwürfigkeit allmählich doch immer höher in der Achtung, Gunst und Neigung der Gerichtsherrin von Valcroissant. Über 1 Jahr blieb und studierte Marie Häusler in Adelaides Zucht und Schule, und nicht ein einziges Mal während dieser Zeit gab der Vater Häusler nach der gewohnten Art dem Dorfe Stoff zum Skandal oder Zorn. Es wurde merkwürdig still in seinem Hause, auch Dietrich studierte, und zwar die sonderlichsten Dinge. Sein unglückseliges Weib quälte er schlimmer als je, doch ebenfalls auf eine andere Weise, ganz ohne alles fernere öffentliche Aufsehen und Ärgernis. Was der Lauenhof über das Verhältnis denken mochte, welches sich zwischen dem Fräulein Adelaide und dem Hause Häusler angesponnen hatte, wie der Ritter von Gläubigern auch den Kopf schütteln mochte, es hatte niemand das Recht, sich zu verwundern, als am 10. September des Jahres 1838 plötzlich das Geschrei im Dorfe erging, der Barbier sei über Nacht verschwunden und habe seine Tochter, die schöne Marie, mit sich genommen, und niemand wisse, wo er geblieben sei, seine Frau am allerwenigsten. Betäubt und verstört erschien die Frau auf dem Lauenhofe und verlangte hustend und heulend ihr Kind und ihren Mann von Adelaide von Saint-Trouin. Das Fräulein jedoch war durchaus nicht in der Stimmung, sich auf dergleichen Zumutungen einzulassen. Sie lag in Krämpfen auf ihrem Sofa, winselnd über ihr allzu gutes Herz und die Undankbarkeit der Welt. Trotzdem, dass sie bereits alle ihre Schiebladen, Kasten und Kisten genau durchgesehen hatte und sich der Überzeugung hingeben konnte, Marie Häusler habe den Dienst verlassen, ohne sich an anderen Köstlichkeiten als eben dem guten Herzen ihrer Gönnerin zu vergreifen. Ohne den Chevalier und die gnädige Frau würde das arme Weib des Krodebecker Barbiers nicht den geringsten Trost vom Lauenhofe heimgebracht haben, so aber nahm sie wenigstens die Versicherung mit, man werde nach Kräften für sie sorgen, und was der Chevalier und die gnädige Frau versprachen, das hielten sie auch. Sie brauchten jedoch nicht lange für die Verlassene Sorge zu tragen, denn sie starb an der Schwindsucht und wurde begraben und vergessen. Auch der Meister Dietrich und die schöne Marie wurden vergessen, wenn auch nicht so bald. Diejenigen, welche das Unglück haben, in die Mäuler der Leute zu geraten, mögen sich damit trösten, dass die Leute sehr beschäftigt sind und ungemein viel mit sich selber zu schaffen haben und dass der größte Skandal im Dorf und Stadt in demselben Augenblick beiseite gelegt wird, in welchem das Schicksal jeden einzelnen stillvergnügten Schwätzer an den Schultern fasst und ihn selber zurechtschüttelt. Man vernahm, dass der Meister Häusler mit seiner Tochter zuerst sich nach Berlin gewendet habe, und natürlich erkundigte jeder, der aus Krodebeck nach der Reichshauptstadt kam, sich nach den beiden Ortsangehörigen. Es gelangten freilich nur wenige Krodebecker nach Berlin, und diesen imponierte die große Stadt so sehr, diese verloren in dem ungewohnten Gewirr und Getümmel so vollständig ihre schlaue ländliche Unbefangenheit, dass ihre Aussagen vor Gericht kaum einigen Wert gehabt haben würden. Die Nachrichten, welche sie heimbrachten, waren so unbestimmt und schwankend und widersprachen einander häufig derartig, dass jedermann alles daraus machen konnte und machte, ohne sich zu überheben, das heißt, ohne mit dem Daumen über die Schulter auf jene hinzuweisen, die seit den Tagen der Keilschriftsteller von Babylon und Ninive Weltgeschichte zu unserem Nutzen und Vergnügen zusammentrugen und niederschrieben. So war die schöne Marie in Krodebeck heute eine vornehme Dame, welche in ihrem eigenen Wagen durch die Straßen fuhr und ihren Herrn Vater zum geheimen Oberhof Barbier am Hofe von Schaumburg-Oberlippe gemacht hatte. Morgen dagegen war sie eine Lumpensammlerin und der Papa, der Lump, saß ruhig in Spandau und zupfte Wolle und spann Trübsal. Die guten Krodebecker hatten einen gewaltigen Respekt vor dem Meister Häusler und allem, was zu ihm gehörte. Sie konnten sich eine solide mittlere Lebensstellung für ihn durchaus nicht vorstellen, und so hatte er nur die Wahl zwischen den höchsten Höhen und der tiefsten Tiefe des Daseins. Friedrich Wilhelm III. Ging nach Potsdam zu seinen Ahnen. Der Professor Krüger malte das unsterbliche Huldigungsbild Friedrich Wilhelms IV., welches der Unendlichkeit gegenüber nur den einzigen Mangel hat, dass es auf der Tribüne im Vordergrund den Meister Dietrich noch nicht mit zur Darstellung bringt. Dass er darauf gehörte, bewies er später zur Genüge, wie wir selbst beweisen werden. Für jetzt freilich kam nur die erste authentische Nachricht über ihn nach Krodebeck vermittels eines Steckbriefes, der ihn in ganz seltsamer Weise mit dem in der Angelegenheit des Erzbischofs von Köln begangenen Dokumentendiebstahl in Verbindung brachte. Wer kann übrigens sagen, auf welche Art dieser Steckbrief in die Amtsblätter kam? Er tat gewiss Herrn Dietrich Häusler keinen Schaden, denn schon in der nächsten Woche zeigte der Brave in den nämlichen Blättern an, es sei ihm nie eingefallen, durchzugehen, und er sei immer noch in Berlin, große Friedrichstraße, Nummer so und so, zu finden für jeden, der ihn aufzusuchen wünsche. Zugleich machte er Anspielungen auf den neu kreierten Bischof von Jerusalem, welche ganz heimtückischer Natur waren. Der Ex-Barbier von Krodebeck hatte seine Verbindungen mit Oberlippe, allein schon im nächsten Jahr übertrug er dieselben nach Hannover, und der mythische Rebell, der bald um alle großen Menschen aufsteigt, zog sich nunmehr immer dichter über ihm zusammen. Immer undeutlicher und deshalb auch immer fantastischer tanzte der Meister Dietrich in dem sonderbaren Dunst und Duft. Und als man einmal wieder schärfer hinsah, war er vollständig verschwunden und blieb es für lange Jahre. Man vernahm, er habe sich nach Österreich gewendet, doch ohne die schöne Marie. Heinrich Heine soll sie auf seiner berühmten Reise nach Hamburg im Zuchthaus zu Celle gesehen und mit Entzücken seinen Pariser Freunden von ihr gesprochen haben. Doch dieses müssen wir dahingestellt sein lassen, denn Heinrich Heine besah und besang so manche schöne Damen in so mannigfachen Situationen, dass eine Verwechslung der Persönlichkeiten hier wohl zu entschuldigen ist. Dass Marie Häusler 4 Jahre später sich in königlich-preußischer Untersuchungshaft befand, ist urkundlich nachzuweisen. Ebenso, dass sie aus derselben entlassen wurde, ohne dass der preußische Staat darüber zusammenfiel, und drittens, dass sie in ihre Heimat verwiesen wurde, aber daselbst nicht anlangte. Vom Februar des Jahres 1848 bis zur Präsidentschaft, das heißt der Polizeipräsidentschaft des Herrn von Hinkeldey, lebte sie zum zweiten Mal in Berlin, und zwar mit einem unmündigen Kinde, der kleinen Antonie. Vor dem Herrn von Hinkeldey flüchtete sie im Januar 1850 nach Braunschweig, und von Braunschweig kam sie im Sommer des nämlichen Jahres auf dem Schub heim nach Krodebeck. So spann Lachesis, welche von vielen für die liebenswürdigste und behaglichste der 3 sonderbaren Schwestern gehalten wird. Ende von Abschnitt 3. Gelesen von Jos van Aken. Braunschweig, 23. März 2024.